Und unter denjenigen, die wir erschaffen haben, gibt es eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie nicht wissen. Und ich gewähre ihnen Aufschub. Gewiss, meine List ist fest. Denken Sie denn nicht darüber nach? Ihr Gefährte, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leidet nicht an Besessenheit. Er ist nur ein deutlicher Warner. Haben Sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut? Und was Allah an Dingen erschaffen hat und dass Ihre Frist vielleicht nahe gerückt ist? An welche Aussage nach dieser wollen Sie denn sonst glauben? Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen, der ihn rechtleiten könnte. Er lässt sie in ihrer Auflehnung umherirren. Sie fragen dich nach der Stunde, für wann sie feststeht. Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Nur er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet über sie seist. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Schaut mal, es ist zweimal erwähnt in einer Aya, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Warum? Weil das Wissen darüber ist uns nicht gegeben, weil unsere Aufgabe ist, uns dafür vorzubereiten. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Sag, ich vermag mir selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen, außer was Allah will. Wenn ich das Verborgene wüsste, würde ich mir wahrlich viel Gutes verschaffen und Böses würde mir nicht widerfahren. Ich bin nur ein Warner und ein Frohbote für Leute, die glauben. Er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er, der Mann, bei ihr Ruhe finde. Ja, hier wird auch ein Zweck, ein Sinn von der Beziehung zwischen Mann und Frau dargelegt. Und als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an. Wenn du uns einen Rechtschaffenen gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Als er ihnen dann einen Rechtschaffenen gegeben hatte, also als das Kind dann geboren wurde und es genau alles so war, wie sie von Allah erbeten haben, gaben sie ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Ja, das machen ja viele Menschen. In schwierigen Zeiten machen wir viel Dua, viel Bittgebete, versprechen Allah alles Mögliche, dass wenn wir das und das kriegen von dir, dann werden wir das und das tun. Und dann, wenn Allah unsere Bittgebete erfüllt und noch mehr gibt, als worum wir sogar gebeten haben, dann versuchen wir uns mit Ausreden und mit anderen Dingen, die uns auf einmal wichtiger erscheinen als das, was wir Allah versprochen hatten, aus diesem Versprechen, aus dieser Widmung von Allah zu lösen. Ja, und Recht angebetet zu werden hat also nur der, der erschaffen hat. Wollen Sie ihm etwas beigesellen, was nichts erschafft, während Sie selbst erschaffen wurden? Und die Ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können? Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, folgen sie euch nicht. Gleich ist es in Bezug auf euch, ob ihr sie aufruft oder ob ihr schweigt. Gewiss, diejenigen, die ihr statt Allahs anruft, sind nur Diener, gleich euch. So ruft sie doch an, und so sollen sie euch doch erhören, wenn ihr wahrhaftig seid. Haben sie etwa Füße, mit denen sie gehen, also die Götzen oder alles, was außer Allah angerufen wird, darüber wird hier gefragt, haben sie etwa Füße, mit denen sie gehen, oder haben sie Hände, mit denen sie zupacken, oder haben sie Augen, mit denen sie sehen, oder haben sie Ohren, mit denen sie hören? Sag, ruft eure Teilhaber an und hierauf schmiedet eure List gegen mich an und gewährt mir keinen Aufschub. Hier ist eine Herausforderung an die, die ihre Anbetung Götzen widmen. Mein Schutzherr ist Allah, der das Buch offenbart hat, und er macht sich zum Schutzherrn der Rechtschaffenen. Ja, also diejenigen, die gerade auch in schwierigen Zeiten, in Notlagen, zu außer Allah jemanden gehen, zum Beispiel die in den Gräbern liegen oder wirklich anfassbare Götzenbildnisse oder was auch immer, wie sollen sie euch helfen, wenn sie entweder so sind wie ihr oder noch hilfloser sind als ihr, weil sie nicht mal die Eigenschaft des Hörens oder des Sehens innehaben. Diejenigen, die ihr außer ihm anruft, können euch keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen. Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, hören sie nicht. Du siehst sie dich anschauen, doch sie sehen nicht. Nimm den Überschuss, mit Überschuss ist hier gemeint, übe Verzeihung. Ja, übe Verzeihung, gebiete das Allgemeingute und wende dich von den Toren ab. Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Schutz bei Allah, denn er ist ja allhörend und allwissend. Ja, mit Übe Verzeihung ist auch, und ja, lasse ab von den Toren. Wer glaubt, erzähle ihm. Wer den Glauben verweigert, dann lass ihn. Wir können die Menschen nicht zwingen und das ist auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, die Botschaft zu überbringen und das auch, wenn man dazu die Fähigkeiten hat, das Wissen hat, die weiß, wie es geht. Ja, und damit man nicht noch mehr falsch macht, als eigentlich richtig zu machen. Und das ist die Aufgabe und nicht die Aufgabe, die Menschen zu zwingen, sie zu beurteilen, ihre Herzen aufzumachen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das tut Allah. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn ihnen eine Anwandlung vom Satan widerfährt, bedenken sie und da werden sie sogleich einsichtig. Ja, also was ist zu tun? Ja, die Leute, die Taqwa haben, die achten auf ihr Herz, wie Menschen auf ihre Häuser achten. Ja, zum Beispiel, wenn jemand klopft, dann schauen wir erstmal, wer da ist. Wenn wir weg waren und auf einmal, wir kommen zurück und irgendwas ist verändert, dann merken wir das sofort, dass Moment mal, hier ist was passiert. Ja, warum? Weil unser Interesse im Haus ist, weil wir es beschützen wollen. Da ist bestimmte, eine Liebe ist ja auch bestimmt da, ein Schutzbedürfnis ist auch da. Ja, und so muss auch auf das Herz geachtet werden, das Moment mal. Ja, genauso wie das Haus ein Tor und Fenster hat, genauso hat das Herz auch ein Tor und ein Fenster. Ja, das Herz muss bewahrt werden durch die Augen, durch die Ohren. Soll nichts reinkommen, was das Herz korrumpieren könnte. Es muss alles bewahrt werden und bewacht werden und geprüft werden, das steht vor der Tür ein Engel oder ein Scheitan. Ist das ein guter Gedanke oder eine gute Idee, die da gerade reinkommen will, oder eine schlechte und verwerfliche? Und manchen gibt Allah sogar auch, ja, begnadet sie und gibt ihnen sogar Engel, die ihn mitbewachen. Und die vertreiben dann den Scheitan. Ja, aber für wen ist das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und dann standhaft sind. Auf diese kommen die Engel herab. Ja, und manche sind so. Aber manche anderen sind so, dass wenn der Scheitan auch durch die kleinste Lücke dann doch schafft, reinzukommen und seine Einflüsterungen im Herzen zu hinterlassen, dann merken sie es, dass, Moment mal, irgendwas ist anders. Was ist passiert? Und wer ist so? Derjenige, der Taqwa hat. Derjenige, der Allahs Zufriedenheit möchte, nach ihr strebt und Allahs Unzufriedenheit auf jeden, um jeden Preis vermeiden möchte. Ja, so wie man etwas Wertvolles im Haus bewahrt und beschützt und die kleinste Veränderung daran merkt, dass, Moment mal, hier hat jemand was angefasst, genauso wertvoll und einiges wertvoller muss unser Herz und Herzenszustand uns sein. Ja, und da werden sie sogleich einsichtig. Aber ihre Brüder lassen sie in ihrer Verirrung gewähren und dann lassen sie daran nicht nach. Ihre Brüder, also die anderen Shayatin, die Helfer und Helfershelfer der Shayatin, die auch in Menschengestalt kommen können. Und wenn du ihnen kein Zeichen bringst, sagen sie, hättest du es dir doch selbst ausgesucht. Sag, ich folge nur dem, was mir von meinem Herrn als Offenbarung eingegeben wird. Dies sind einsichtbringende Zeichen von eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und horcht hin, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit flehend und in Furcht und mit leiser Stimme, am Morgen und am Abend, und gehöre nicht zu den Unachtsamen. Ja, wie kann man das zum Beispiel auch erfüllen, dieser Befehl, Allahs morgens und abends zu gedenken? Ja, das ist zum Beispiel diese Gedenken Allahs am Morgen und am Abend, genau wie sie auch genannt werden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Barmherzigkeit uns hinterlassen hat, uns beigebracht hat, die bewahrt sind, die wir lernen können, die wir auswendig lernen können, die wir verstehen können und Allahs damit regelmäßig gedenken können. Und gehöre nicht zu den Unachtsamen. Ja, und damit dann mit Allahs Gnade zu denen gehören können, die nicht zu den Unachtsamen gehören. Ja, weil derjenige, der Dhakir ist, der gedenkend ist, der ist nicht Rafid, der ist nicht unachtsam. Und derjenige, der unachtsam ist, der ist nicht Dhakir, der ist nicht Allahs gedenkend. Diejenigen, die bei deinem Herrn sind, sind nicht zu hochmütig dazu, ihm zu dienen. Sie preisen ihn und werfen sich vor ihm nieder. Ja, diese Aya hier ist eine Aya, in der Sajdatut Tilawa, die Niederwerfung der Rezitierung, erforderlich ist. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Meinung, dass das nicht verpflichtend ist. Ja, weil manchmal kann man nicht, man ist vielleicht auf Reise oder man hört nur Koran oder ist nicht mit im Zustand, wo man Sajda machen kann. Ja, aber wo es möglich ist, es gilt als Sunna, es gilt als gut und als belohnenswert und wenn es möglich ist, sollte man es tun, sich in dieser Gelegenheit niederzuwerfen. Man wirft sich so nieder wie beim Gebet. Das ist die gleiche Haltung. Es gibt eine bestimmte Dua, die dann auch rezitiert werden kann. سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصر وصوره وشق سمعه وبصره بحوله. Ja, das ist eine bisschen längere Dua, die könnt ihr auch raussuchen. Vielleicht lernen wir sie auch gemeinsam, inshallah, wenn Allah uns die Möglichkeit gibt. Und die Mehrheit der Gelehrten ist auch der Meinung, dass man, wenn man dann diese Sajda macht, im Zustand von Wudu, also der rituellen Reinheit, sein sollte. Damit sind wir mit Allahs Gnade am Ende von Surat al-Araf und kommen somit zu Surat al-Anfal, die Beute. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi war-rasul. Sie fragen dich nach der zugedachten Beute. Beute ist das, was man nach einer Kriegshandlung, nach einer Schlacht an Gütern einnimmt. Sag, die zugedachte Beute gehört Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Ja, die erste große Gelegenheit, wo die Muslime eine Auseinandersetzung mit den Feinden hatten, kriegerischer Art, war die Schlacht von Badr. Und das war, wie wir alle wissen, ein Sieg für die Muslime. Beute wurde eingenommen. Und es war die erste Gelegenheit, mit diesem Phänomen, also Beuteeinnahme im Islam, umzugehen. Und manche dachten, dass es vielleicht so Gesetzmäßigkeiten wären wie in der Jahiliyyah, dass wer zuerst fasst, dem gehört es dann auch. Und deswegen entstand diese Frage, dass yas'alunaka 'anil anfal, sie fragen dich nach der Beute. Wer, wie viel, wann wird sie verteilt? Ja, all diese Gesetzmäßigkeiten, wie sollen wir damit umgehen? Ja, und deswegen wurde dann diese Gesetzmäßigkeiten offenbart und andere Anleitungen wurden mitgegeben auf diesem Weg, um ein ganzes Verständnis zu geben, wie mit so etwas umzugehen ist. Die erste Antwort, die gegeben wird, das Qul al-anfalu lillahi war-rasul, sprich, die Beute gehört Allah und dem Gesandten. Ja, Punkt Nummer 1, euch gehört hier nichts, es gehört Allah und dem Gesandten. Und ihr schaut erstmal auf das, was wichtiger ist. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander. Ja, weil mit dem Besitz und den Gütern dieser Welt ist es so, dass sie leicht zu schlechter Beziehung zwischen Menschen führen können. Ja, deswegen stiftet Frieden untereinander. Manche hatten über diejenigen, die die Beute in der Hand hatten, und man dachte ja, wie ich eben erwähnt habe, dass denen gehört das dann auch, manche hatten dann im Herzen schlechte Gedanken über diese. Ja, und der schlechte Gedanke ist der Anfang von einer schlechten Beziehung. Dann, man hat den Gedanken, der wächst dann im Herzen, man teilt ihn vielleicht dann fälschlicherweise noch mit anderen mit. Wenn dieser jetzt auch nicht so viel Kontrolle über sich hat, dann wächst dieser Gedanke auch in ihm. Eine Gruppierung entsteht, eine Gruppe entsteht, die dann über andere schlecht denkt. Das führt dann zum Streit. Die gemeinsame Arbeit rückt in den Hintergrund. Die Feindlichkeit rückt in den Vordergrund. Die Missgunst untereinander rückt in den Vordergrund und genau das ist entstanden, was Shaitan dann wollte. Ja, und deswegen hier die Frage, dass wer kriegt die Beute, wann, wie viel? Allah sagt, es ist nicht euer. Alles gehört Allah. Was sollt ihr tun? Ihr sollt Taqwa haben. Ja, und später, nach ein paar Ayat, werden wir noch lernen, dass wer wie viel bekommt. Das soll hier nicht heißen, dass die Menschen nach der Kampfhandlung nichts bekommen. Das ist eine Gnade von der Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass die Beute für sie erlaubt gemacht worden ist. Ja, und es wird verteilt unter den Menschen, die an der Kampfhandlung teilgenommen haben, als Lohn der Soldaten. Ja, aber ihr sollt Taqwa haben. Ihr macht ihr erstmal eure Absicht rein. Seid untereinander friedlich. Das ist wichtiger. Das ist die Einigkeit, die Aufgabe, die Einigkeit der Umma zu wahren, der Umma von Muhammad zu wahren, diese Aufgabe erfüllen zu können, einig diese Aufgabe erfüllen zu können, ist einiges wichtiger, als jetzt erstmal diese Frage zu beantworten. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihren Glauben mehrt. Und die sich auf ihren Herrn verlassen, die das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Jetzt haben sie nach Kriegen gefragt und Allah sagt, wahre Gläubige sind die, die ausgeben. Das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es bei ihrem Herrn Rangstufen und Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Also Versorgung kommt noch, gibt es noch. Allah gibt ihnen diese Hoffnung. Aber erst müssen diese Eigenschaften, die Allah genannt hat, müssen im Inneren verwurzelt sein. So wie dein Herr dich aus deinem Haus hinausziehen ließ mit der Wahrheit, während es einer Gruppe der Gläubigen wahrlich zuwider war. Und sie mit dir über die Wahrheit stritten, nachdem es klar geworden war, als ob sie in den Tod getrieben würden, während sie zuschauten. Also so, wenn es hier heißt, so wie dein Herr dich aus deinem Haus hinausziehen ließ, also so wie es mit der Beute jetzt hier ist, war es auch schon Ja, und damit ist hier die Schlacht von Badr gemeint. Die Schlacht von Badr entstand ja so, dass Abu Sufyan, der Führer, der damalige Führer der Mushrikin aus Mekka, war mit einer sehr wertbeladenen Handelskarawane unterwegs aus dem Gebiet von Scham. Und der Weg führte nah an Medina, dem Heimatort, der Wohnsitz der Muslime, vorbei. Und er hatte aus Bedenken, aus Furcht, aus Sorge, dass die Muslime vielleicht diese Karawane angreifen würden, die übrigens reich geworden war mit den Gütern, den geraubten Gütern der Muslime. Aus dieser Furcht hatte er schon Boten nach Mekka vorausgeschickt und gebeten, dass man eine Armee losschicken sollte, aus dieser Sorge heraus, dass die Karawane vielleicht angegriffen werden würde. Ja, das heißt, eine Armee aus Mekka war dann schon unterwegs, die Muslime wollten auch rausziehen und waren also dazwischen. Einerseits die Handelskarawane, andererseits die Armee aus Mekka. Und die Handelskarawane natürlich würde wenig oder weniger Kampfhandlung bedeuten, dafür aber viel Beute. Aber Allah wollte sie zur anderen Seite schicken. Er wollte sie zu der Armee schicken, denn er wusste, dass darin der eigentliche große Sieg sein würde. Denn schaut mal selber, wenn die Karawane auch dann besiegt worden wäre und hinterdrein würde aber die feindliche Armee anrücken, dann wo wäre der Nutzen gewesen? Und Allah wollte diesen Tag, den Tag von Badr al-Furqan, Yom al-Furqan, den Tag der Unterscheidung machen lassen, wo den Muslimen ein großer, entscheidender, alles verändernder Sieg gegeben werden würde. Und die Muslime hatten Angst davor, sie waren unterlegen, es waren dreifach unterlegene Armee. Und deswegen wird hier auch erwähnt, als ob sie in den Tod getrieben würden, während sie zuschauten. Ja, aber dann heißt es weiter, und als Allah euch versprach, dass die eine der beiden Gruppen euch gehören sollte, also Karawane oder Armee, und ihr es lieber gehabt hättet, dass diejenige ohne Kampfkraft euer sein sollte, also die Karawane. Aber Allah will mit seinen Worten die Wahrheit bestätigen und die Rückkehr der Ungläubigen abschneiden. Also Allah wollte euch der Armee begegnen lassen. Warum? Damit er mit seinen Worten die Wahrheit bestätigen und die Rückkehr der Ungläubigen abschneiden würde. Warum? Um die Wahrheit zu bestätigen und das Falsche zunichte zu machen, auch wenn es den Übeltätern zuwider ist. Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch: Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft und damit eure Herzen dadurch Ruhe fänden. Der Sieg kommt ja nur von Allah. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Ja, also Allah hat mit verschiedensten Mitteln dann den Muslimen geholfen. Sie waren unterlegen und sie brauchten die Hilfe von Allah. Wir alle brauchen die Hilfe von Allah. Und er sagt, als er Schläfrigkeit euch überkommen ließ, als Gefühl der Sicherheit von ihm und Wasser vom Himmel auf euch hinabsandte, um euch damit zu reinigen und das Unheil des Satans von euch zu entfernen und um eure Herzen zu stärken und eure Füße damit zu festigen. Ja, also die versammelten sich dann also in diesem Ort von Badr, die feindliche Armee, war auch dort. Die Muslime waren aber zuerst dort angekommen und hatten deswegen auf der Anhöhe sich schon aufgestellt. Und als Allah dann Regen hinabsandte, was passierte? Die Muslime konnten Wasser sammeln, was ja schon in der Wüste auch eine Gnade ist. Und das Wasser floss runter und dort, wo die feindliche Armee stand, wurde alles schlammig und damit auch schwer für sie, dort wirklich Stand und Fuß zu fassen. Und das war auch eine Hilfe von Allah. Als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch, so festigt diejenigen, die glauben. Ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen, so schlagt ihnen auf die Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Ja, das ist in der Kampfhandlung, in der Schlacht. Dies dafür, dass sie Allah und seinen Gesandten entgegenwirkten. Wer Allah und seinem Gesandten entgegenwirkt, gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. Das ist eure Strafe dafür, so kostet sie. Und wisst, dass es für die Ungläubigen die Strafe des Höllenfeuers geben wird. O, die ihr glaubt, wenn ihr auf die, die ungläubig sind, trefft, während sie zur Schlacht anrücken, dann kehrt ihnen nicht den Rücken. Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an, also außer er wendet den Rücken, um eine Kampfhandlung auszuführen, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Ja, also die Flucht auf dem Schlachtfeld ist eine Kabira, eine große Sünde. Ja, warum? Weil es erstmal natürlich eine Art von Ungehorsam darstellt, aber weil das Ergebnis davon auch verheerend sein kann. Die ganze Armee, die ganze Einheit kann demotiviert werden, wenn einer anfängt, wegzulaufen, umzudrehen, die Aufstellung zu durchbrechen. Ja, das bedeutet aber jetzt auch für die, die nicht an Kampfhandlungen teilnehmen, die nicht in einer Schlachtsituation sind, dass wenn Allah einem die Gelegenheit und die Gnade gibt, an einer guten Arbeit ja, für Wahrheit und Gerechtigkeit, für Gutes einzustehen und daran teilzunehmen, dann soll er darauf auch beständig bleiben und natürlich nach dem Vermögen entsprechend nicht zurückweichen, sondern die Herausforderung annehmen. Und es ist ein Zeichen von erfolgreichen Leuten, dass sie Herausforderungen annehmen.